Kaiser Wilhelm, komm zurück! Führ unser Land zum neuen Glück! Yeah! Wilhelm, wo bist du geblieben? Die Franzosen haben dich vertrieben! Wilhelm, bitte komm zurück! Führ unser Land zum neuen Glück! Yeah! Verbaut und mit Glauben, du hast das der wahre Glaube. Redlich ist reine Tugend, wegen du der deutschen Jugend, yeah! Komm zurück! Kaiser Wilhelm, du hast nicht wissen, an dir soll die Welt genesen. Mit jeder Schulter das Schreien, du sollst der Herrscher sein, ja! Wilhelm, wo bist du geblieben? Die Franzosen haben dich vertrieben. Wilhelm, bitte komm zurück. Führ das Scheißland zum neuen Glück.